Kapitel 2, Aufgabe 36b. Arbeiten mit dem eigenen Gerät. Sie nehmen an der Weiterbildung teil und hören dort einen Kurzvortrag. Machen Sie sich beim Zuhören Notizen. Meine Damen und Herren, die moderne Technologie beeinflusst immer mehr die Art und Weise, wie wir arbeiten. Diese Entwicklung spiegelt sich im verstärkten Einsatz mobiler Endgeräte wider. Insbesondere von privaten Smartphones und Notebook-Rechnern, Stichwort Bring Your Own Device, kurz BYOD. So nutzen mittlerweile rund 70% der Arbeitnehmer in Deutschland private Smartphones für dienstliche Zwecke, gleich ob das von der IT-Abteilung abgesegnet wurde oder nicht. Wird der Arbeitsplatz der Zukunft somit dadurch geprägt sein, dass jeder Mitarbeiter nach Belieben eigene IT-Systeme, Apps und Cloud-Speicherdienste nutzen darf, mit dem Argument, er sei dadurch produktiver und zufriedener? Gerade mittelständische und größere Unternehmen setzen unternehmenskritische Informationen Risiken aus, weil sie keine Richtlinien für BYOD ausgegeben haben. 44% der deutschen Unternehmen machen beispielsweise keine Vorgaben für die Benutzung privater Mobilgeräte. Nur jede dritte Firma verlangt von ihren Mitarbeitern, dass sie einfache Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und eine Zugangssperre mittels Passwort oder PIN einrichten. Allein mit technischen Hilfsmitteln wie einem Mobile Device Management ist solchen Nachlässigkeiten nicht beizukommen. Die Mitarbeiter müssen sich bewusst sein, dass ihr Smartphone oder Tablet ein Risiko darstellt, etwa wenn es Geschäftsdaten enthält und Unbefugten in die Hände fällt.